In einem Dreierpack stellen wir Ihnen heute und an den kommenden beiden Sonntagen den Feature-Autor Rolf Kanzen vor. Heute hören Sie seine Sendung Die künstliche Frau – Kulturgeschichte einer Männerfantasie, eine DLF-Produktion aus dem Jahr 2005. Die von Hephaistos geschaffene Pandora aus der griechischen Mythologie, E.T.A. Hoffmanns künstliche Schönheit Olympia oder die unerreichbare Alma Mahler, die sich der verliebte Maler Oskar Kokoschka als Puppe nachbauen ließ. Die Liste der Kunstfrauen ist lang, auch in der Science Fiction. Dresden, 20.08.1918, liebes Fräulein Moos, ich sandte Ihnen gestern eine lebensgroße Darstellung meiner Geliebten, welche ich Sie bitte, recht genau nachzuahmen und mit dem Gebot Ihrer ganzen Geduld und Sensualität in Realität umzuschaffen. Die Frau soll ungefähr 35 bis 40 Jahre sein. Von der Anlage her sind die ja alle ähnlich. Stehen muss die Figur nicht. Als erste Lage, innerlich, nehmen Sie, liebes Fräulein Moos, bitte fein gekräuseltes Rosshaar. Darüber dann Säckchen mit Daunen gestopft, am Gesäß und der Brust Watte. In männlicher Sexualität ist ja diese Reduktion immer schon ein Stück angelegt. Die Haut wird wohl aus dem dünnsten Stoff, den es gibt, entweder Flauschseide oder ganz dünnster Leinwand bestehen. Bitte nehmen Sie sich recht zusammen, liebes Fräulein Moos. Es handelt sich mir um ein Erlebnis, das ich umarmen muss. Wenn so etwas Spaß macht, bitte. Aus meiner Sicht nicht, ja. Ich grüße Sie herzlichst, Ihr ergebener Oskar Kokoschka. Diese unbeschreiblich lebensechte Luxus-Liebespuppe kniet sehnsüchtig vor Ihnen und möchte Sie nach Strich und Faden verwöhnen. Zitate aus Internetangeboten von Erotikversandhäusern. Sandy erfüllt Ihnen wirklich jeden Sexwunsch. Ja, ich arbeite quasi als Tester, also freiberuflich in der Entwicklungsabteilung eines großen Erotikversandhauses. Teste da halt die neuen Modelle, ne? Also er heißt Tobias Ölschlegel, ist Ingenieur und arbeitet in Flensburg als Produkttester. Genießen Sie absolut naturgetreue Gefühle. Hält die Puppe auch das Gewicht eines, sagen wir mal, so mittelschweren Mannes aus? Ja, das muss halt erstmal praktisch probiert werden. Ich mach das dann, ne? Also drauflegen und so weiter, ne? Testen halt mechanische Haltbarkeit. Steht Ihnen jederzeit zur lustvollen Verfügung. Also diese Reduktion der Frau auf Körper und gleichzeitig diese Unverbindlichkeit, also jetzt keinen Ansprüchen genügen zu müssen, keinen Erwartungen genügen zu müssen, das ist ja da auf die Spitze getrieben. Dr. Hermann Bullinger ist Professor für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Erfurt. Eines seiner Spezialthemen: Männerforschung. Zu jeder Zeit verfügbar, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, also der so bei männlicher Sexualität oft eine Rolle spielt, diese Verfügbarkeit der Frau ist zu jeder Zeit verfügbar. Ich muss auch keine Rücksicht nehmen, ich kann meine Bedürfnisse ohne Kommunikation und ohne irgendwelche Einschränkungen, die sich aus den Bedürfnissen einer realen Partnerin ergeben, ausleben. Ja, ich kann es genau so haben, wie es in meiner Fantasieproduktion für mich am meisten passt. Liebes Fräulein Moos, Dank für die Fotos. Ich war im ersten Moment schon ganz perplex über die gespensterhafte Lebendigkeit. Was den Kopf anbelangt, so ist der Ausdruck sehr, sehr merkwürdig und soll höchstens noch verstärkt werden. Aber alle Spuren der Machart und des Handwerklichen möglichst verwischen. Ist der Mund zum Öffnen und sind auch Zähne und Zunge drinnen, ich wäre glücklich. Es bedarf einer kleinen Erläuterung. Oskar Kokoschka, ein bekannter expressionistischer Maler, hatte sich heftig in Alma Mahler verliebt. die attraktive Gattin des berühmten Komponisten Gustav Mahler, und hatte eine Liebesbeziehung mit ihr. Tragisch war, Alma Mahler servierte Kokoschka ab. Deshalb ließ er sie sich nachbauen von einer Puppenmacherin. Auch andere Männer haben sich ähnlich beholfen, jedenfalls in der Literatur. Pamela macht jede Sexvariante mit. Bereits in der keltischen Sage von Tristan und Isolde aus dem 12. Jahrhundert findet man eine Attrappe. Tristan kriegt Isolde nicht und sorgt für Ersatz. Diese Gestalt war so geschickt gefertigt und so prächtig gekleidet, wie es sich für eine vornehme Königin ziemte. Und sie roch gut. Unter der Brustwarze befand sich ein Loch, dem lieblicher Kräuterduft entströmte. Ihre üppigen Brüste laden zum Schmusen ein. Weitergehende Details findet man in dieser Sage aus dem 13. Jahrhundert nicht. Liebes Fräulein Moos. Meistens sind es allerdings nicht Puppenmacher, sondern geniale Wissenschaftler, die Ersatz schaffen für abhanden gekommene Geliebte. Bei Jules Verne in seinem Roman »Das Karpatenschloss« zum Beispiel, Ende des 19. Jahrhunderts. Eine hübsche Opernsängerin hat sich totgesungen. Vielleicht an Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen. In einem abgelegenen Karpatenschloss erschafft ein Wissenschaftler für einen Verehrer die verblichene Sängerin als Hologramm neu, mit hinzugeschalteter Aufzeichnung ihrer Stimme. Mann will ja auch was hören. Ha. Ha. Ha. Die Stimme ist Symbol der Vernunft. Vor der Erfindung des Phonographen, vor Erfindung elektromagnetischer und elektronischer Stimmaufzeichnungen waren Stimmen schwer durch Automaten zu imitieren. Das war eine große Herausforderung für reale und fiktive Schöpfer künstlicher Frauen früherer Epochen. Ach, ach, ach. Anderes war jedoch wichtiger als die Stimme. Kommen Sie doch ein wenig näher. Sie ruhig näher heran. Das Bett, auf dem sie lag, war ein großer weißer Operationstisch. Sie lag still wie ein Versuchsflugzeug. Sie sagten doch, sie sei noch nicht zusammengesetzt. Noch nicht so weit, dass sie funktioniert, aber ich wollte, dass Sie eine klare Vorstellung von Ihrem zukünftigen Aussehen haben. Deshalb zeige ich sie Ihnen in Stücken, aber so, dass Sie die Fugen nicht sehen. Befühlen Sie sie einmal. Was? Fassen Sie sie an. Sie ist warm. Natürlich ist sie das. Oh, Jolante. Jolante. Flüstern Sie noch einmal und sie wird aufwachen. Liebling, wach auf, ich bin es, Felix. Einen Augenblick geschah nichts, aber dann schien ihr Gesicht wie im Erwachen Atem zu holen. Die Lider flatterten und öffneten sich langsam. Verflucht. Seid hat wieder die Augen zum Nachnähen herausgenommen. Ich hatte es total vergessen, verzeihen Sie. Aber ich starrte schon fasziniert durch die Augenhöhlen in den Schädel mit all seinen verschiedenfarbigen Fäden, dünner als das dünnste Nähgarn. Kommen Sie und sehen Sie sich die Vagina an. Sie ist eine wahre Pracht. Stecken Sie Ihren Finger rein und fühlen Sie. Eine sich selbst befeuchtende Schleimhautfläche, dem Leben abkopiert. Lawrence Durrells Roman Nunquam erschien 1970. Die echte Jolante war so echt auch nicht. Eine für die feine Gesellschaft umerzogene Prostituierte. Die neue, künstliche Jolante, in der die Verstorbene gleichsam wiedergeboren wird, spricht, bewegt sich und ist von der echten Vorgängerin zunächst nicht zu unterscheiden. Sie bewegt sich selbstständig, denkt, spricht. Und alles andere kann sie selbstverständlich auch. Nur Kinder kann sie keine kriegen. Durrell diskutiert die Menschenproduktion als Problem der Wissenschaft. Diese Hybris, diese Anmaßung, die Macht der Götter für sich zu beanspruchen. Die Geschichte hat selbstverständlich kein Happy End. Die Wissenschaft treibt es zu weit. Dass es eine Frau ist, die Männer reproduzieren, wird nicht thematisiert. Die Macht der Männer, Der männliche Verfügungsanspruch über den Körper der Frau steht nicht zur Debatte. Erledigt sich mit der Kritik am Machbarkeitswahn der Wissenschaft. Diese Sexpuppe ist ihre devote Liebessklavin. Demütig kniet sie auf den Unterarmen liegend vor ihnen und erwartet ihre Sexbefehle. Sie bestimmen wann und wie oft. Zu der Puppe natürlich, die ermöglicht auch, diesen Gegenstand vollkommen zu beherrschen und damit auch die Fantasie. Also ich beherrsche eine Frau vollkommen. Und die muss mir jetzt vollkommen zu Diensten sein. Ich bin derjenige, der die Situation genau nach seinen Bedürfnissen bestimmen kann. Inklusive Lederhalsband und einer 50 cm langen Kette. Am Ende eine Lederschlaufe zum Halten. Damit haben Sie Ihre Lustsklavin immer im Griff. Tut uns leid, Sie sind gar nichts, gnädige Frau. Es gibt keine Einschränkung, aber dieses Beherrschen ist ja auch ein Moment von Macht, was anderes noch auszuleben, denn jetzt eine Frau in der Fantasie zu unterwerfen, völlig dem eigenen Willen zu unterwerfen, ja, auch das ermöglicht eben eine Puppe. Die Brüste möchte ich Sie bitten, liebes Fräulein Moos, noch mehr detaillieren. Genießen Sie Ihre festen Brüste mit harten rosa Warzen. Die Warzen nicht erhaben, sondern mehr uneben und nur durch die Rauigkeit abheben. Mit herzlichen Grüßen, Ihr dankbarer Oskar Kokoschka. Bei den meisten ist das nur aufgemalt, bei den billigeren. Ne? Bei den teureren ist da schon so eine Haargeschichte mit drumherum gebaut, ne? Mit das echter wirkt und so. Inklusive Repair-Set und Batterien 179,50 Euro. Zunächst mal ist ja sowieso Kontrolle ein Moment von Männlichkeit. Sicher, immer noch. Also kontrolliert, rational, effizient und so weiter. Der Bereich der Sexualität kann da ja auch nicht so ausgenommen sein. Der Bereich der Zeugung ebenso wenig. Und wenn Frauen künstlich geschaffen werden und meistens keine Kinder kriegen, zu den Ausnahmen später, warum nicht auch gleich den Nachwuchs künstlich herstellen? Also Vögeln im Bett macht ja Spaß, bekannterweise. Und so gesehen hätte man ja beides in einem, ne? Es macht Spaß und es entstehen Kinder. Eine ideale Fusionierung von Dingen, die jetzt auseinandergerissen sind, sodass man sich fragen muss, was ist denn da los? Also mit welch unglaublicher Energie wurde denn da versucht, sich dazwischen zu schalten, das auseinanderzureißen, das zu technisieren? Welche Wünsche, welches Begehren steckt dahinter? Ja? Professor Dr. Gerburg Treustieter ist Soziologin, arbeitet an Universitäten in Wien und Berlin und analysiert in ihren hochtheoretischen Publikationen, weshalb Mann es darauf anlege, die Gabe des Lebens und damit die Frau abzuwerten. Heute mittels Reproduktions- und Gentechnologie und für sich absolute Macht anzustreben. Inklusive Lederhalsband und einer 50 cm langen Kette. Und insofern nehme ich dem Patriarchat, was sich damit etablieren konnte, außerordentlich übel, ja, dass es mit einer solchen unverantwortlichen Inbesitznahme von Macht gelaufen ist. Gerburg Treustieter analysiert antike Mythen. Mythen sind nicht gemütlich, schreibt sie in ihrem Buch Die heilige Hochzeit, Studien zur Totenbraut. Und da bin ich auf die Antike gestoßen. Gerburg Treustieter denkt in großen feministischen Bögen. Ich meine, ich habe es dann mal von dem entscheidenden Punkt her aufgedröselt. Und der entscheidende Punkt scheint mir eben zu sein, dass wir in der Antike, das betrifft den Zeitraum zwischen 800 vor Christus und 600 vor Christus, dass wir da einen Umbruch haben, dem lange Religionskriege vorausgehen. Vor diesem Umbruch 800 bis 600 habe es symbolische Ordnungen gegeben, in denen das Leben in diversen Kulten verehrt und geachtet wurde. Die Frau als Trägerin der Gabe des Lebens habe diese Ordnung repräsentiert. Der natürliche Urzustand, das Paradies. Dann hätte sich jener folgenschwere Umbruch ereignet mit einer Umstrukturierung der alten Ordnung, der Kulte und Religionen. Der Sündenfall. Doch Eva ist unschuldig. Sie ist nicht die Täterin, sie ist Opfer. Mann hätte sie enteignet, ihr die Lebensentstehung abgesprochen. Allein der Mann, so die neue Geschäftsgrundlage, sei für die Entstehung des Lebens ausschlaggebend. Nicht ist die Mutter ihres Kindes Zeugerin, es ist der Vater, sie bewahrt das Pfand. Heißt es in einer Tragödie des antiken Dichters Aeschylos. Mann habe aus der Frau quasi eine Leihmutter gemacht für das allein fruchtbare väterliche Sperma. Tut uns leid, Sie sind gar nichts, gnädige Frau. Wir können Sie auch locker umbringen. Am vorläufigen Ende jahrtausendelanger Entwicklung stünde, so Gerburg Treustieter, die Gen- und Reproduktionstechnologie. Dazwischen, neben Mord und Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung, die gesellschaftliche Entmachtung der Frau. Das heißt, männliche Selbstermächtigung. Also da gibt es ja keine Rücksicht und Feinheiten, die Puppen müssen voll belastet werden. Stirb und werde. Das Prinzip der Natur. Vor dem gesellschaftlichen Umbruch zwischen 600 und 800 vor Christus habe es rituelle Opferungen von Frauen gegeben und rituelle heilige Hochzeiten. Sie starb und wurde. Spuren findet Gerburg Treustieter in den Mythen. Nach der männlichen Machtergreifung sei die Frau immer noch gestorben. Aber das Wofür dieses Opfers sei gestrichen. Wenn die Lebensentstehung heute aus der Frau herauszunehmen ist, dann war die Bedeutung dieses Opfers festgemacht an der Gabe des Lebens. Es war also ein Opfer, anlässlich dessen die Geburt als Wiedergeburt gefeiert wurde. Stirb und werde, werde und stirb. Eine Auffassung von Leben, die sich in der gesellschaftlichen Ordnung niedergeschlagen habe, in Religionen und wilden Partys. Das sind jetzt große Sinnstiftungen in dieser Schnittstelle zwischen Geburt und Tod und eben in Verbindung mit einer orgiastischen Auffassung von Vermählung, die eben alle Grenzen überschreitet und die in diesem Sinne die Todesgrenze durchbricht, Leben im Tod für ein Leben nach dem Tod schafft. Das wäre eben dann die Wiedergeburt, die auf Dauer gestellt wird durch die Vergöttlichung. Insofern sind eben Wiedergeburt und Apotheose in diesem Kult verbunden. Die weibliche Position bringt sich und die männliche Position hervor. Und beide zusammen werden durch Feuer vergöttlicht. Durch Feuer, was Leben bedeutet, Wärme. In einem Mythos schlägt sich das nieder. Zeus, der Herr im Olymp, war ergrimmt in der Tiefe des Herzens, weil ihn mit List hinterging Prometheus. Gemeint ist der Titan Prometheus, ein Götterwesen, das das Himmels- und Erdprinzip in sich vereinigt. Prometheus stahl das Feuer und brachte es den Männern. Hesiod erzählt davon 700 vor unserer Zeitrechnung und damit in jener Umbruchssituation, in der sich die neue patriarchale Ordnung etabliert haben soll. Hesiod berichtet, dass die erste Frau eine künstliche war, ein Android namens Pandora. Ja, und was natürlich so ein Hit ist, was auch sehr viel genommen wird, auch wenn die sehr teuer sind, sind denen, wo alles Mögliche dann vibriert. Ne? Bei Hesiod ist Pandora nicht nur die erste Frau, sie ist auch das Übel schlechthin. Die göttliche Rache für den Diebstahl des Feuers. Zeus zürnte. Denen werde ich für das Feuer verleihen ein Übel, das allen Freude bereitet im Herz, wenn ihr eigenes Weh sie umarmen. Sprach's und lachte heraus. Der Vater der Menschen und Götter. Und er ließ den Hephaistos, den Kunstberühmten, aufs Schnellste Erde benetzen mit Wasser und menschliche Stimme und Leben dreintun. Zeus gibt in diesem Mythos eine Maschine in Auftrag, eine Art Androide, eine künstliche Frau. Die Provokation ist klar. Die Frau, die Gebärende, die Lebengebende, wird selbst technisch hergestellt, auf Veranlassung des Göttervaters. Die Frau, die das Natürliche, die Gabe des Lebens symbolisiert, wird im Mythos sterilisiert, zur Maschine umkonstruiert. Batteriebetrieben, damit es keinen elektrischen Schlag gibt, ne? Also richtig Strom, Stecker geht ja nicht, wäre ja auch blöd, so eine Frau mit Stecker und Kabel zu haben. Ne? Hephaistos hat, Homer zufolge, Erfahrung in der Herstellung von Androiden. Goldene Jungfrauen waren dem hinkenden Gott beim Gehen und auch sonst dienlich. Lebenden gleich, mit jugendlich reizender Bildung. Diese haben Verstand in der Brust und redende Stimmen. Hephaistos macht sich also auf Befehl von Zeus an die Frauenproduktion, während sich etwa zur gleichen Zeit der jüdische Gott persönlich darum kümmert. Ist eigentlich nett bei den Juden, dass sie so viel selber arbeiten. In Griechenland denkt ja kein Mensch dran. Dieser Gott gilt als alleinzeugender Vater. Eine Göttin oder Göttergattin ist ausgeschaltet. Jehova zeugt also autonom. Erst wird der Mann erschaffen aus Dreck. Es wird vornehm ausgedrückt aus Lehm, nicht wahr? Aber es ist ja erstmal schlicht Dreck. Ja, damit ist doch alles gesagt. Der Gute ist aus Dreck. Durch göttlichen Atem wird aus Dreck ein Mensch. Er existiert anfangs nur als Mann. Und damit er nicht so allein ist, lässt Gott ihn einschlafen, nahm eine seiner Rippen, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Männin. Adam schläft derweil und träumt von der Psychoanalyse. Kurzum, das Ganze deutet schon darauf hin, dass das Weibliche, ne, das Männliche Unbewusste ist. Im Schlaf nämlich wird dann die Frau aus dem Mann gemacht. Also interessant dabei finde ich, dass die Frau sich nur mittelbar zu Gott verhält. Also mittels Mann. Eva, die Männin, wird Adam aus der Rippe gezogen. Die Zeugung des Urpaares und ihrer Nachkommen wird also gleich doppelt aus dem Männlichen abgeleitet. Aus dem männlichen Vatergott und aus dem Mann Adam. Also auch Eva ist zwar noch nicht von Aristoteles in den Blick gefasst, sie wird ja etwas früher von Gott aus Adam herausgezogen, aber diese Aufgabe nimmt ja dann auch Aristoteles ernst, ne? Dass aus ihm etwas herausgezogen werden müsse, was uns erklärt, wie eine Frau funktioniert. Insofern macht er eben 300 Jahre später das Ganze nochmal schriftlich, da die Schrift eben als symbolische Ordnung von uns übernommen wird und wir uns sagen, ja, wenn das da so steht, dann muss auch mit mir was nicht in Ordnung sein. Ne? Und seitdem funktioniert das so. Also die Frau ist verstümmeltes Männchen, damit Männin oder Gehilfin des Mannes. Und er ja, bezeichnet sie durch das, was im Symbolischen unter Männlichem zu verstehen ist. Das heißt, weiblich ist nicht imstande, sich selbst zu bezeichnen. Bei von Männern verfertigten künstlichen Frauen, Androiden, belebten Statuen und Puppen wird das sinnfällig. Geräusch stört so ein bisschen, ne? Weil diese Geräte und Apparaturen, die da eingebaut werden, die quietschen manchmal so ein bisschen, wenn man dabei ist. Das ist dann auch komisch, muss man trotzdem ernst rangehen. Ne? Bei Pandora, der Eva Hesiods, passiert das nicht. Zeus verlangt, Mann dankt. Ein Qualitätsprodukt. Jehova schafft ja unmittelbar, ne, mit die Pfoten. Das macht ja nun Zeus gar nicht. Der sagt ja, also können Sie das mal gefälligst für mich tun, ja? Ja, natürlich, selbstverständlich. Zeus ließ Hephaistos im Antlitz den todfreien Göttinnen ähnlich machen, die lockende Schönheit des Mädchens. Und dann Liebreiz schütten ums Haupt Aphrodite, die Güldene, und auch quälendes Sehnen und gliederverzehrendes Heimweh. Einzupflanzen scharwenzelnden Sinn und verschlagene Art gab er dem Hermes Befehl. Ja, natürlich, selbstverständlich. Täuschung und schmeichelnder Wort Gewalt und verschlagene Artung gab der Bote der Götter Pandora. Es führte im Endeffekt dazu, dass der Name Pandora, der ja wörtlich übersetzt die Allesgebende heißt, Dora, Geschenk, Pan, alles, Damit hätten wir diese Position des weiblichen Opfers, die wirklich alles gibt. Ein Leben vor dem Tod, ein Leben nach dem Tod, ein Leben im Tod, ja. Die sich gebiert im Sinne des Wiedergebärens. Also mehr kann man nicht geben. Pandora. Ja, jetzt haben wir das Umgekehrte. Also Pandora heißt die Gute weiterhin. Und das ist die vollkommene Umkehrung. Also sie ist dann diejenige, die nichts mehr gibt. Die Frau, die nichts mehr selbst geben kann, weil sie alles bekommen hat auf Befehl von Vater Zeus. Allenfalls ihre Büchse. Die sprichwörtliche Büchse der Pandora wird ihr persönlich angelastet. Obwohl Prometheus davor warnte, Geschenke der Götter anzunehmen, fiel sein Bruder, der dümmliche und offensichtlich Testosteron gesteuerte Epimetheus, auf das Göttergeschenk hinein und nahm Pandora zur Frau. Und sie öffnete ihre Büchse. Es brachte ihr Sinn viel Unheil den Menschen, unzählige Plagen, nämlich voll ist die Erde von Übeln. Die Frau ist an allem schuld. Pandora, Eva, Lilith oder wie sie auch immer genannt wurden. Von der Anlage her sind die ja alle ähnlich. In den Mythen des Patriarchats. Der Mann begehrt, was ihn ruiniert. Nur den Unterleibstorso. Wobei das noch das Suspekteste eigentlich ist, so gefühlsmäßig. Wenn ich daran denke, dann ist das noch das, was am suspektesten ist, diese Reduktion, die da drin ist. Der Mann ist schwach und so bedürftig. Ich würde also dringlichst dafür plädieren, genau da, wo der Mann als Mangelwesen erscheint, ne? Dazu zu denken, dass keine anthropologische Konstante, sondern das ist das Ergebnis, die Kehrseite der absoluten Machtposition. Ja? So der mahnende Zwischenruf von Gerburg Treustieter. Der Mann, beziehungsweise psychoanalytisch gesprochen, sein soziokultureller analer Charakter, habe sich alles unterworfen, sich alles einverleibt und verdaut, kann damit nichts Rechtes mehr anfangen. Von Anbeginn an erschien die Frau als unheimliches Wesen. Der Mann ehrte, der Mann fürchtete sie. Weil sie ihn geboren hatte. Weil sie, um mit Gerburg Treustieter zu sprechen, über die Gabe des Lebens verfüge. Sein Gegenüber ist ein mit vollem Bauch daherwatschelndes Ungeheuer. Ne? Das ist dann das, was man Frau nennt. Kein Wunder, dass er sich kastriert fühlt. Und dass ihn der Gebärneid packt. Doch Mann schafft sich Ersatz. Die Männer schufen ihre Bünde und erfanden die Kultur als ein Mittel der Verteidigung gegen die weibliche Natur. Das meint jedenfalls die Feministin Camille Paglia. Was die armen Männer eigentlich tief im Unbewussten begehren, ist das natürliche, weibliche, vorpatriarchale Gegenüber. Also das, was sie selbst eliminiert haben. Das ist ja jetzt wieder was ja durchaus in der männlichen Sexualität eine nicht geringe Rolle spielt. Also eine ganz bestimmte Vorstellung von Sexualität mit einer Frau. Masochistische etwa. So lassen sich die Männer in den Mythen und in der Literatur gelegentlich von mechanischen Frauen umbringen. Ihre Arme und Hände aber, ebenso die Brüste, waren mit eisernen Nägeln unter dem Gewand bedeckt. Auf Knopfdruck umarmt die mechanische Frau die sich ihr freudig nähernden Männer. Der antike Geschichtsschreiber Polybios berichtet davon. Auf diese Weise brachte der Herrscher viele um, die sich weigerten, Steuern zu zahlen. Dieser Gedanke hat etwas attraktiv Gruseliges. Der Mann kann nicht anders. Den Bedauernswerten drängt es in die Arme der Killerfrau. Und dann? Aufgespießt in den Armen der mechanischen Frau. Also früher, ich muss dazu sagen, ich mache das schon lange, das ist nichts Neues für mich. Also früher hatten die Nähte genau in der Mitte und auch in der Vagina und auch in der Analöffnung so. Ja, und das ist dann schon also für einen Mann schmerzhaft, unangenehm, für den Kunden. Pygmalion Ovids Bildhauer hätte das nicht passieren können. Er war zugleich Hersteller und Nutzer. Zudem als sittenstrenger Mann. Empört ob der Menge der Laster des Weibergeschlechts, die von Natur es besitzt, so blieb er einsam und ledig. Und lange entbehrt er der Lagergenossin. aber er bildet indessen geschickt ein erstaunliches Kunstwerk, weiß wie Schnee, ein elfenbeinernes Weib, wie die Natur es nie zu erzeugen vermag, und verliebt sich ins eigene Gebilde. Sieh die Gestalt einer wirklichen Jungfrau, man dächte, sie lebe. Ovid. Er lebte um das Jahr Null, lässt sich in den Metamorphosen, den narzisstischen Pygmalion, in das verlieben, was er selbst geschaffen hat. Es braucht ganz viel Fantasie, es braucht ganz viel Vorstellungskraft, gleichzeitig aber braucht es noch diese Puppe zum Anfassen, zum die Gestalt dieser Puppe, ja, als eine Imagination von einer tatsächlich anwesenden Frau. Der Männerforscher Hermann Bullinger spekuliert über die Motive der Puppenliebhaber. Die Assoziation ist, dass das ja eher Männer sein müssten, die also zu einer Kommunikation mit Frauen besonders unfähig sind. Häufig betasteten die Hände das Werk zu erproben. Ist's wirklich Elfenbein oder lebt es? Er küsst sie und glaubt sich geküsst. Er plaudert, umarmt sie. Sehr angenehm unterhält sich Pygmalion mit seiner Puppe. Sie ist immer seiner Meinung. Er macht ihr Geschenke, Ketten, Ohrringe, Armreifen und besorgt ihr etwas Nettes anzuziehen. Ebenso schön ist sie ohne Bekleidung. Auch auf Teppiche legt er sie, nennt sie Genossin des Lagers. Ihr wunderschönes, ausgeformtes Gesicht mit verführerischen Augen und tiefem Verwöhnmund lassen jeden Mann ins Schwärmen geraten. Auf die Dauer konnte Pygmalion das nicht gefallen. Er bittet Venus um Abhilfe. Lebendig soll die Puppe werden. Es naht ihr sein Mund, es betasten die Hände den Busen. Da erweicht sich die Starre, die elfenbeinerne Schönheit. Pygmalion erzieht seine Frau noch ein wenig für den alltäglichen Gebrauch. Sprechen kann sie schon. Also was weiß ich, also Pygmalion bringt das ihm hörige Wesen hervor, ganz und gar von seiner Hand geschaffen. Und in dieses Gefäß deponiert er dann noch seinen Samen. Und es wird, wie sich's gehört, ein Kind vom Vater. Also die Frau bleibt Gefäß oder Kanal oder eben Durchlauferhitzer, also wie auch immer, nur die Hülle dessen, was als männliches Werk sich dann entpuppt. Die Puppe bekam ein Kind, und da der Wunsch Vater des Gedankens ist, starb diese nicht und lebte, mehr oder weniger originell, in der Literatur der nächsten 2000 Jahre weiter. Du erzähltest mir wunderbare Zeitungen. Das Wunderbarste ist, dass es mehr Männer gibt. Ich wollte, dass deren 10 oder 20 zu uns herüberkämen. Ich könnte sie lieben, wie ich dich liebe. Es dünkt mich, ich könnte alle Männer lieben. Elise heißt sie. Sie ist die Ex-Statue Pygmalions und seine jetzige Geliebte in einer Version aus dem 18. Jahrhundert von Johann Jakob Bodmer. Pygmalion flüchtet wie sein antikes Vorbild vor den sittenlosen Frauen und baut sich auf einer einsamen Insel eine eigene, ganz nach seinen Vorstellungen. Und dann das. Wir müssen sehen, wie wir in jene anderen Gegenden kommen können, wo ein Überfluss von Männern ist. Du kannst nicht auf einmal mehr als einen Mann lieben. Ich liebe auch keine andere Weibsperson als dich. Das ist nun in deiner Natur. Aber ich finde, dass es in meiner Natur ist, all diejenigen zu lieben, die mir gefallen. Dieses Gespräch machte dem Pygmalion verdrüßliche Gedanken. Rameau schrieb diese Musik als Ouvertüre für ein Pygmalion-Ballett. Von der Anlage her sind die ja alle ähnlich. Bald soll dein süßer Mund mir zärtlich sagen können: Pygmalion, ich liebe dich. Mehr oder weniger gebrochen zieht sich dieses Thema durch Literatur und Musik. Bei George Bernard Shaw emanzipiert sich die geschaffene Frau von ihrem Pygmalion. Er heißt Higgins, der in diesem Fall Erzieher, vor allem Spracherzieher ist. Die Musical-Fassung machte Karriere. My Fair Lady. Liebst du einen Stein? Fragt Athene. Stein? Steinen lieb ich sie«, antwortet Pygmalion. Die starre Angebetete ist bereits an einen reichen Kaufmann verkauft, der sie als Dekoration will. Pygmalion will sich umbringen. Athene macht die Statue lebendig. Es folgt das Übliche. Dann fordert der Kaufmann das einmalige Kunstwerk, seine bezahlte Ware. Kunst als beseelte Idee des Künstlers, Kunst als Ware, beides geht nicht. Der kapitalismuskritische Dreh war Mitte des 20. Jahrhunderts noch kein Lacher. Deshalb lässt Athene Pygmalions Werk wieder versteinern. Die lebendige Frau wird wieder zu totem Stein und landet als Dekoration im Haus eines fetten Kaufmanns. Und wer weiß, was der damit anstellt. Pygmalionisten nennt man Menschen, die beim Anblick von und im Umgang mit Statuen, Heiligenbildern oder Wachspuppen sexuelle Erregung verspüren. Wir empfehlen beim Gebrauch einer Sexpuppe Gleitgel zu benutzen. Flutschvergnügen pur. 200 Milliliter Großtube, 9,90 Euro. Keep motherfucking the house, fuck da. Keep motherfucking the house. Im 17. Jahrhundert war die Leitwissenschaft die Physik. Die Mechanik war deren praktische Anwendung. Philosophen versuchten, Mensch und Natur zu verstehen, indem sie sich vorstellten, dass natürliche Prozesse wie mechanische funktionierten, wie komplizierte Uhrwerke. Als Teil und zugleich Gegenstück der Aufklärung setzte ein neuer Diskurs ein. Zurück zur Natur. Dieses Rousseau zugeschriebene Schlagwort markierte die Kritik. Die zivilisierten Kulturmenschen verkünstelten immer mehr, unterschieden sich immer weniger von Automaten. Kunst, Wissenschaft, Kultur entfremden den Menschen vom Echten und Natürlichen, von seinem eigentlichen Wesen. Alles ist Betrug. Der kultivierte, der zivilisierte, rationale Mensch erscheint selbst als eine Art mechanischer Aufziehpuppe. Der Mensch wird nicht von den Göttern betrogen, wie in der Antike, als Zeus ihnen Pandora schickte. Er selbst ist der Betrug. Die populären mechanischen Puppen erschrecken die Menschen und lassen sie nach der eigenen Echtheit fragen. Mehr sagt Olympia nicht. Nathanael beobachtet sie mit einem Fernglas durch das Fenster im Haus gegenüber. Er erschaute ihr wunderschön geformtes Gesicht. Nur die Augen erschienen ihm gar seltsam starr und tot. Doch wie er immer schärfer und schärfer durch das Glas hinschaute, war es, als gingen in Olympias Augen feuchte Mondstrahlen auf. In E.T.A. Hoffmanns Novelle »Der Sandmann«, er schrieb sie 1813, baut sich der verträumte Jüngling Nathanael seine Olympia nicht selber. Er begegnet ihr, weiß nicht, dass sie ein Automat ist, und projiziert seine Hoffnungen und Wünsche auf diese Automatenpuppe. Er konstruiert sich seine Olympia in seiner lebhaften Einbildung und verliebt sich heftig in sie. Du lebloses, verdammtes Automat! Das bekam nicht Olympia zu hören, sondern Nathanaels lebende Verlobte. Sie heißt Clara, ist nicht so hübsch wie Olympia, aber intelligent und selbstbewusst genug, die Dichtungen Nathanaels. Er liest ihr diese immer vor, emotional aufgewühlt, mit Tränen erstickter Stimme, diese Dichtungen langweilig zu finden. Olympia langweilt sich nicht, als ihr Nathanael seine Dichtungen vorträgt. Ach, ach, ach. Nur von dir allein werde ich ganz verstanden. Ach, ach. Ja, du mein holder, herrlicher Liebesstern, bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären mein Innerstes immer da. Ach. O du herrliche himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe. Olympia tanzt, rhythmisch fest. Sie singt und spielt Klavier, wie sie tanzt. Präzise, aber ein wenig eckig. Und Jacques Offenbach macht eine Oper daraus. Ein Automat! Das Ende? Die mechanische Puppe Olympia, die Projektionsfläche für narzisstische Männerfantasien, bleibt ausnahmsweise am Leben. bringt ihrerseits aber indirekt Nathanael um. Er stürzt sich, wahnsinnig geworden, von einem Turm. Ein Automat! Das Verdrängte, das in diesen Geschichten Verdrängte und das schon von der Konstruktion her Verdrängte, schlägt immer wieder zu. Und es ist die Raffinesse der jeweiligen Autoren, das hineinzubringen, wie sie dann sozusagen ihren eigenen, ne, Geschlechtsgenossen doch noch übers Ohr hauen und sagen, na Junge, hast du dir so schön vorgestellt, ne? War nicht, ne? Als herauskam, dass die schöne Olympia künstlich war, so E.T.A. Hoffmann, verlangten die Liebhaber von ihren Geliebten, dass sie manchmal nicht bloß höre, sondern in der Art spreche, dass dieses Sprechen wirklich ein Denken und Empfinden voraussetze. Die Fantasie allein scheint nicht auszureichen. Es braucht noch diesen Gegenstand. In gebückter Haltung möchte Amanda genussvoll von hinten genommen werden. Naja, es ist ja alles so eine Kunststoff-Plastikmaterialie, die man da hat und... Holz. Jean-Paul stellt seine Gattin als Holzpuppe vor. Der Titel des ironischen Stücks. Einfältige, aber gut gemeinte Biografie einer neuen, angenehmen Frau von bloßem Holz, die ich längst erfunden und geheiratet. Der Torso der Holzpuppe stammt von einer wurmstichigen Statue, die den biblischen Urvater Moses darstellt. Er macht sich den Urvater, der seine Söhne kastrieren will, um sich das Frauenmonopol zu sichern, zum Geliebten. Sigmund Freud und Gerburg Treustieter haben ihre Freude dran. Insofern ist bei diesen Puppen, die ja genau das einlösen sollen, dass sie das Ungeheuer vertreiben, ne? Und als Ersatz an seine Stelle treten, ist es diese homosexuelle Kontaktnahme, die gleichgeschlechtliche Öffnung, absolut wichtig. Das andere darf nicht dazwischen kommen. Ist ja auch schon durch die Puppe selbst ausgedrückt, ne? Die ja so gesehen qualifiziertes Wesen ist, sich voraus sich selbst nicht bewegen kann. Auch Casanova verliebte sich in eine Holzfrau mit mechanischem Innenleben und betätigte sich sexuell auf ihr. Das Vertrauen in die Mechanik lässt im Laufe des 19. Jahrhunderts nach. Die Elektrizität gewinnt an Bedeutung. Da habe ich dann gesagt, nee, probiert das lieber selber aus. Das ist dann komisch, wenn das so mit Starkstrom und so funktioniert, ne? Keine Angst. Die Eva der Zukunft ist sicher. Auch im gleichnamigen Roman von Villiers de l'Isle Adam aus dem Jahre 1886. So eine nachdenkliche, gläubige, ein bisschen dumme und stille Frau ist ein unvergleichlicher Schatz, die wahre Gefährtin. Das versichert der Erfinder des Romans. Er bekommt von Villiers den Namen des Erfinders Thomas Alva Edison, seinen Freund Lord Ewald. Da Lord Ewald eine Geliebte hat, die er innig liebt, die ein wenig zu intelligent und zu direkt ist, aber schön wie eine griechische Statue. Mit welchem Recht darf diese einzige Gestalt eine so edle Liebe in mir erwecken, um ihre Erhabenheit dann hohnen zu sprechen? Sie ist also selber schuld, wenn sie ausgetauscht wird. Edison erledigt das. Er baut die perfekte Frau für Lord Ewald. Bildhübsch, aber angenehm doof. An die Stelle der Seele, die sie in der Lebenden abstößt, werde ich eine Art von Seele einhauchen, die weniger bewusst vielleicht, ich sagte vielleicht, aber tausendmal schöner und edler, ja sogar erhabenster Eindrücke fähig sein wird. In einem perfekten weiblichen Körper gehört eine perfekte weibliche Seele. Edison erledigt das mit Hilfe eines eigens kreierten Fluidums. Beide sind zufrieden. Das ist die vollständige Beherrschung der Frau. Fürs Erste benötigen wir noch die für die Fortpflanzung des Geschlechtes unentbehrliche eheliche Liebe. Doch daran wird gearbeitet. Das Programm ist schon älter, meint Gerburg Treustieter. Ich denke, in diesem Aeschylus-Zitat ist schon beides enthalten. Nämlich nicht ist die Mutter ihres Kindes Zeugerin, es zeugt der Vater. Sie bewahrt das Pfand. Also nicht ist die Mutter ihres Kindes Zeugerin, heißt, die Fähigkeit, Leben hervorzubringen, wird negiert. Wird an der Frau negiert, aber so gesehen an jeder Frau. Das heißt, es wird symbolisch festgeschrieben und kann dann immer wieder aufs Neue übertragen werden, ne? Im Sinne einer Negierung, die faktisch wirksam wird. Die Fiktion der künstlichen Frau ließe sich als Ausdruck dieser jahrtausendealten Negierung verstehen. Die neuere Science-Fiction in Literatur und Film problematisiert die Eliminierung des Natürlichen kaum geschlechtsspezifisch. Mann, Frau, Kind, alle können künstlich sein. Androide oder nicht. Ein Emotionstest ist notwendig im Roman von Philip K. Dick, der unter dem Filmtitel Blade Runner in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt wurde. Der Test. Hübsche Handtasche. Nun ja. Sie ist aus Babyhaut. Was? Die Reaktion kam etwas spät. Weiß sie, dass sie ein Androide ist? Nein, wir haben sie völlig programmiert. Aber ich glaube, in letzter Zeit hat sie es vermutet. Rick Deckard. Der Name erinnert nicht zufällig an den Philosophen Descartes. Er schießt illegale Androiden. Androiden essen, verdauen, bluten, sind sexuelle Wesen. Perfekte biotechnische, nicht mehr nur mechanische Apparate. Die Gefühlsreaktion unterscheidet, so der Roman, die natürlichen Menschen von den künstlichen. Der Androidenkiller Deckard findet die Androide Rachel sympathisch, schläft mit ihr. Im Film verliebt er sich sogar in sie. In der Verfilmung von Ridley Scott wird klar, was im Buch nur angedeutet ist. Auch Deckard ist ein Androide. Ein den Menschen vielfach überlegener Androide. Der eine Androide liebt. Also? Nicht ist die Mutter das Kind, die Säugerin ist Zeug, der Vater. Sie bewahrt das Pfand. Also, das, was er als seine Fähigkeit, Leben zu geben, ansprucht, wird rückverpflanzt. Und in diesem Sinne kann man sagen, ist die Frau schon in der Antike als Leihmutter kodiert. Anfangs braucht der väterliche Same noch den Frauenkörper, dann nicht mehr in der schönen neuen Welt. Schließlich macht sich auch der Samenspender überflüssig. Alles geht automatisch, biomechanisch. Der Mensch ist ein Auslaufmodell. Das Modell funktioniert, das ist ein grauenvolles Modell. Es ist ganz, ganz, ganz, ganz grauenvoll. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schön das Leben wäre, wenn es dieses Modell nicht gäbe. In den originelleren, neueren Science-Fiction gibt es oft nur noch virtuelle Wirklichkeiten, Bewusstseinseinheiten. Und wenn das Auslaufmodell Mensch sich endgültig abschafft, es ist ganz, ganz, ganz, ganz grauenvoll. Es gibt dann keinen Gender-Trouble mehr, keine echten Männer und keine künstlichen Frauen. Dresden, 15.01.1919. Liebes Fräulein Moos, ich erwarte jeden Tag Ihre Nachricht, dass meine Geliebte, nach der ich mich verzehre, bald mein wird. Ist Ihnen alles so gelungen, vorzutäuschen, dass ich nicht enttäuscht werde? Zur Erinnerung, Oskar Kokoschka lässt sich Alma Mahler anfertigen. Die Echte mochte ihn nicht mehr. Es müssen die Parties Santeuses auch vollkommen und üppig ausgeführt werden und mit Haaren besetzt sein, sonst wird es kein Weib, sondern ein Monstrum, ihr ergebener und dankbarer Oskar Kokoschka. Deine lebensgroße Tropicana-Puppe ist belastbar bis zu 125 Kilogramm. Es weckt ja viele unterschiedliche Gefühle jetzt, sich vorzustellen, ein Mann ist da mit einer Puppe zugange, wie auch immer. Wie Hermann Bullinger hatte sicher auch Tommaso Landolfi unterschiedliche Gefühle. In der Rolle eines fiktiven Gogol-Biografen schreibt er Gogol eine aufpumpbare Ehefrau zu. Gogols Gattin war keine Frau, sondern ganz einfach eine Puppe. Bestehend aus solidem Gummi, immer nackt, fleisch- und hautfarbig. Dass sie weiblichen Geschlechts war, ist selbstverständlich. Insofern ist bei diesen Puppen diese homosexuelle Kontaktnahme, die gleichgeschlechtliche Öffnung, absolut wichtig. Bei Gogols Frau bläst Mann hinten die Luft rein mit einer Luftpumpe. Mal war sie üppig, geradezu fettleibig. Sie weckt ihren Sexappetit durch ihren wogenden Bauch, durch herrlich speckige Schenkel und die riesigen... Oh, es gibt da quasi Tausende, also Ich sag immer, ne, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Tobias Oehlschlegel, der Gummipuppentester, ist leidenschaftslos. Ja, Fatima, so mehr eine Speckpuppe, so mit Hängebusen, dicken Schenkel, was ja auch manche gerne haben durchaus, ne? Bisweilen gestaltet er auch Gogol seine Frau etwas fülliger. Um sie schrumpfen zu lassen, musste man ihr in den Mund greifen und hinten in der Kehle ein Ventil losschrauben. Ich will aufs Töpfchen. Nur diesen einen Satz, sagte Gogols Frau. In ihren Zügen glaubte ich nun Bosheit, Hinterlist und kindischen Spott zu lesen. Gogol aber errötete heftig, warf sich auf sie, griff ihr in den Mund. Gogol tat ihr Gewalt an und ließ sie zornig schrumpfen. Vorstellbar ist natürlich auch, dass es psychisch dann zu so Ersatzhandlungen kommt, genauso wie es möglich ist, mit einer Puppe zu sprechen und dann die Antwort wieder zu imaginieren. Also da ist ja auch sehr viel jetzt natürlich vollkommen unter Kontrolle, aber reduzierte Formen von Kommunikation sind da ja auch vorstellbar. Also der Puppe auch was zu erzählen und anstelle der Puppe zu sprechen und sich vorzustellen, was die Puppe jetzt sagt. Gogol beteuerte, dass es keine ruhigere und unaufdringlichere Gefährtin gäbe als sie. Aber es schien, dass die Frau damals einen Hang zur Selbstständigkeit, wenn nicht zur Herrschsucht, entwickelte. Auch imaginierte künstliche Frauen werden bedrohlich, die echten sowieso. Es stellt sich für den Mann die Frage, wer bin ich, ne? Bin ich sozusagen jemand, der sich selbst ermächtigen kann, selbst zum Schöpfer werden kann? Da wäre eben, das ist ja aus der Freudschen Konstruktion klar geworden, die Vaterposition nie oder nach Möglichkeit nicht als Vernichten im Spiel haben, sondern die Vernichtung wird ja anlässlich der weiblichen Scham gesehen, ne? Der Junge hat da ein kleines Schwänzchen, sieht der Mama hat nichts. Hilfe, ja. Und dann geht es mit Mama langsam zu Ende, meint jedenfalls Sigmund Freud. Es ist also eine wirklich eine süße Erzählung eigentlich, ne? Liebes Fräulein Moos, ich bin erschrocken über Ihre Puppe. Ihre äußere Hülle ist ein Eisbärenfell, keine Nachahmung der Geschmeidigkeit und Sanftheit einer Weiberhaut. Das Ende der Tragödie kam plötzlich, eines Nachts, als Gogol mit mir seine Silberhochzeit feierte. Der Abscheu vor seiner Gattin schien ein nie gewesenes Ausmaß erreicht zu haben. Gogol hatte sich die Syphilis geholt. Da er seiner Frau treu war, muss sie fremdgegangen sein. Er brach in Tränen aus, in Tränen männlicher Bitterkeit. Ich benutze es und zum Benutzen gehört eben auch, es dann wegzuschmeißen. Künstliche Frauen kommen am Ende einer Beziehung zu Tode. Sie werden ermordet. Mein liebes Fräulein Moos. Früh am Morgen nach der kleinen Feier klingelte die Polizei. Man habe gemeldet, im Garten liege eine Leiche. Dort lag sie. Die nachgebaute Alma Mahler. Geköpft und mit Rotwein überschüttet. Es wird gar nicht kenntlich, es bleibt verborgen, dass diese absolute Machtposition des Vaters ja eigentlich eine vernichtende für den Sohn ist, außer er ist imstande, sich selbst zu ermächtigen. Ja? Das heißt, er ist notgedrungen darauf verwiesen, jemand ersatzweise umzubringen. Das geht gar nicht anders. Er schreibt die Ohnmacht, die er hat, nicht in irgendeiner Weise einem ihn vernichtenden Vater zu, sondern eben genau dem Kehrbild, eben dieser angeblich kastrierenden Mutter. Ich stieß ihr mein Messer in die Kehle, um der Sache ein Ende zu machen. Das war das Ende der künstlichen Jolante, der Nachbau der verstorbenen echten Ehefrau. Und wie es von Edison geschaffene Eva der Zukunft? In einen Sarg gepackt und auf den Grund des Ozeans geschickt. Living Dead Dolls. Puppe im Sarg mit Sterbeurkunde und Zubehör. Dolls to Die For. Da kann jetzt ja auch genauso Hass, da können Gefühle, die sonst in Beziehungen tabu sind, bis hin also zum vorgestellten Mord. Alles kann da auch am Ende noch ausgelebt werden. Wie ich sie liebe. Mein Gott, wie ich sie liebe. Gogols Frau blähte sich auf. Gogol schwitzte. Ihr Bauch, ihre Schenkel, ihre Hüften, ihr Busen, ihr Gesäß hatten unvorstellbare Formen angenommen. Ihre Geschlechtsteile, ihre rosigen, zart behaarten Organe wuchsen ungeheuerlich an. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert.